Dosis Anarchie. Guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 16.04. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist heute Abend die Band Mülheim Asozial aus Mülheim bei Köln. Schönen guten Abend. Ja, hier ist nämlich im Studio der Bullrich, der Wiener und der Feinripp. Ja, hallo. Hallo. Ja, schönen guten Abend. Mhm. Und ihr habt heute die Musikauswahl zusammengestellt. Das war gerade eben Kackschlacht. Ich habe die mal gesehen, irgendwie vor ein paar Monaten im Privat. Ja, genau, da haben wir mit denen zusammengespielt. Da waren wir 4 Tage mit denen auf Tour und dann sind die beiden süßesten Meerschweinchen, die wir kennen. Die 2 Typen. Genau. Ja, ich kann mich kaum noch dran erinnern. Wo kamen die nochmal her? Die kommen aus Braunschweig. Sind halt zu zweit ein Duo mit Schlagzeug, Gitarre, 2x Gesang. Ja, ja. Die Schmutzstaffel, die waren aus Hannover, ne? Schmutzstaffel aus Hannover, genau. Ja, ja, die hören wir später noch. Und was habt ihr mit denen vor? Was hast du jetzt während des Liedes erzählt? Wir überlegen gerade im September irgendwie nochmal so ein Wochenende zu machen, irgendwie 3 Tage im Osten. Und dann wollten wir die Kackschlachtleute auch wieder einpacken, weil das ist ganz, immer ganz cool, wenn man mit denen unterwegs ist. Die passen halt in den Bus, weil die halt beide recht klein sind. Ja. Und auch total nette Leute sind. Und auch geile Musik machen, finde ich. Ja, fährt er dann über Braunschweig, dann über die Grenze. Ja. Ja, mal gucken, wo wir die einsammeln, aber vielleicht lassen wir die auch da erstmal dahin fahren und holen die dann ab. Genau. Ja, und zu Mülheim Asozial, ihr seid ja die Durchstarter schlechthin. Überall werdet ihr lobend erwähnt und es wird irgendwie also erzählt, ihr habt den Deutschpunk neu erfunden. Wie kommt ihr mit eurem Erfolg klar? Wie sieht denn das so aus? Ja, neu. Ich habe gerade überlegt, hier runterzuspringen vorhin, ehrlich gesagt. Ja, du musst, das ist ein Radio, man sieht ja nicht, dass wir so weit oben sind hier. Wir sind sehr weit oben, im 27. Stock wird das Pogo-Radio aufgezeichnet. Nee, die höchste Punkrock-Sendung der Welt. Neu erfunden würde ich nicht sagen, erfunden würde ich sagen. Nee, es ist ziemlich strange. Also was da teilweise abgeht, wundert uns sehr und dieser Hype wundert uns, glaube ich, auch sehr und haben wir nicht so mit gerechnet. Es war, als wir uns gegründet haben, mehr so ein Gag, so eine Spaßidee für eine Party und was da jetzt gerade draus gemacht wird, ist ganz überraschend. Ja, ich habe ja gehört, ihr spielt ja teilweise in ganz anderen Bands, also so, die nicht so lustig sind. Mit so Bier und Saufen und sowas, sondern irgendwie mehr so schwermütig, ne? Also tief traurig, ja. Ja, was denn? Wie heißen die Bänden nochmal? Sag mal, zähl mal auf. Ja, die traurigste Band ist auf jeden Fall Gesamtscheiße. Ja. Wo der Wiener singt, aber den erkennt man da nicht, dass es der gleiche Sänger ist, weil es einfach so ein suizidaler Postrock ist, würde ich sagen. Cocktailbar Stammheim in ganz traurig und ansonsten die anderen Bands, was gibt's da noch? Lambs sind auch traurig, ja. Lambs sind auch sehr traurig. Noch trauriger sind Alte Schule Masthorn. Alte Schule Masthorn sind so traurig, das kommt zum Heulen. Was, Realschule Masthorn? Alte Schule Masthorn. Alte, die ist direkt neben der Realschule Masthorn. Genau, da singt nämlich unser Schlagzeuger, der heute verhindert ist. Und ja, der Philipp hat aber auch noch eine, Fine Rip hat noch eine Band. Keine Klarnamen. Benedikt Schmitz. Feind hört mit. Nee, der Feinripp hat auch noch eine Band, ja, die sich aber gerade neu formiert. Mhm. Blomquist heißen die und sind unglaublich traurig. Oh. Ja, aber wenn ihr da so viele Nebenprojekte habt, oder sind das eure Hauptprojekte? Also eigentlich sind das die Hauptprojekte und Mühlheim Asozial ist das Nebenprojekt. Wenn man jetzt guckt, wie oft wir spielen und unterwegs sind, müsste man den Eindruck gewinnen, es wäre genau andersrum. Ja. Aber da möchte der Wiener noch was zu sagen. Ich glaube, das spiegelt ganz gut auch irgendwie die, also die Hörerschaft ja auch auf den Konzerten wieder, wenn man jetzt irgendwie sieht, wie viele Leute irgendwie bei Mühlheim Asozial Konzerten sind, da macht man sich natürlich schon mal Gedanken, ne? Wenn man sich halt irgendwie, also mit den anderen Bands proben wir regelmäßig und machen uns Gedanken um die Texte und da kommen dann halt auch recht viele Leute, aber jetzt nicht so viele wie bei Mühlheim Asozial, ne? Das ist natürlich schon, sollten sich irgendwie alle Leute mal die Frage stellen, was so bei denen los ist. Ja, wahrscheinlich wollen sie alle nur abspacken und Party haben und gute Laune und wollen sich halt nicht mit ihren Problemen beschäftigen. Ja, aber das ist ja genau der Fehler, weil Mühlheim Asozial thematisiert ja auch Probleme, vielleicht auf eine relativ einfache Weise, aber wir sind ja keine Partyband. Also das ist nochmal, finde ich, zu sagen. Ja, die Leute kommen bestimmt nicht wegen Party, ne? Nee. Ja, also wir hatten mal einen Junggesellenabschied am Konzert, den haben wir rausgeschmissen und ich hoffe, dass sich alle Leute, die sich gerade zuhören und demnächst heiraten wollen, ja, sucht euch eine verdammt normal andere Band. Also ihr seid nicht buchbar für irgendwelche Hochzeiten oder sowas? Ja, es, ja, ich sag mal... Also nur für kirchliche eigentlich. Genau. Ja. Nee, eigentlich Hochzeiten spielen wir relativ wenig. Viele Schützenfeste, aber da läuft halt auch die Kohle, ne? Da fließt das Geld. Ja, klar. Ja, wenn ihr in so viel Band spielt, ich meine, wie habt ihr es geschafft, heute hier zu sein? Weil irgendwie muss man ja ständig irgendwo im Proberaum abgammeln und da irgendwie was üben als Band. Wir haben alle, weil wir letztes Jahr viel mit den Bands gemacht haben wir alle noch relativ viel Resturlaub und haben uns heute Abend einfach einen Urlaubstag genommen. Das war möglich. Also ich krieg das immer schwieriger unter einen Hut jetzt auch mit, wo sie Stahlhummel neu formiert haben, wo ich auch seit 20 Jahren jetzt das erste Mal wieder spiele. Und ja, wir machen jetzt auch jetzt eine Reunion-Tour und so und deswegen. Genau, Stahlhummel ist nämlich das nächste Werk. Hummeln oder Hummel? Hummel, wie die Hummel. Nur, ja, wie die Hummel, ja. Wie die Hummel. Ja. Das ist, kommt jetzt demnächst ein Demo raus. Und ja, ich sag mal, das Gute am, sag ich mal, Punk, ne? Da muss man ja eigentlich auch nicht so wirklich, wenn man einmal das drauf hat, dann ist man ja eigentlich auch drin und muss dann ja auch nicht mehr so wirklich viel proben, ne? Ja, das stimmt. Also, das ist ja das Gute am Punk, ne? Genau, das ist eins der wenig guten Sachen am Punk. Was ist schlecht? Punks, ja. Nee, eigentlich, ja, weiß ich nicht. Was ist schlecht am Punk, Feinripp? Was ist schlecht an Punk? Was ist schlecht am Punk? Vielleicht kann der Chat weiterhelfen. Wir haben nämlich hier noch einen Online-Chat. Sozusagen die Online-Redaktion auch. Die, wenn mir die Fragen ausgehen, noch bitte Fragen stellen an die Band hier, die Mühlheim Asozial, die hier gerade im Studio sitzen. Und ich werde die Fragen dann alle exklusiv der Band stellen. Die Fragen hätten 14 Tage vorher schriftlich eingereicht werden müssen, ne? Das hatten wir vertraglich eigentlich so festgehalten. Ja, genau. Eine Frage war, glaube ich, irgendwo auf Facebook irgendwie, wie lange macht er den Scheiß eigentlich noch? Das ist eine gute Frage. Aber das ist eigentlich eher eine Frage, die man dann am Schluss stellt von der Sendung. Aber ich stelle sie jetzt mal. Nee, ich finde, die können wir auch jetzt beantworten. Ja. Also ich wohne immer noch zur Miete. Und bis sich das nicht geändert hat, machen wir das weiter. Und eine andere Frage, die ich auf Facebook gelesen habe, ohne dir vorwegzugreifen, die hat der Nils nämlich gefragt. Er wird nämlich so oft gefragt oder wurde gefragt, warum wir nicht in größeren Läden in Köln spielen. Ah, ja. Das war noch so ein Ding. Ja. Das wurden wir tatsächlich auch schon mal öfter gefragt und ich finde, das Ding ist einfach, oder wir denken so ein bisschen, das Problem in Köln ist einfach, dass die größeren Läden, die Konzerte machen, halt alle scheiße sind. Ja, was ist ein größerer Laden jetzt? Also was würdest du schon als größer? Ist Gebäude 9 schon größerer Laden oder? Ja, ich finde Gebäude 9 ist schon größerer Laden. Ist ein größerer Laden, ja, sehe ich auch so. Aber ist es jetzt schon für deine Verhältnisse oder für eure Verhältnisse schon ein größerer Laden? Also Gebäude 9 finde ich, oder ist für unsere Verhältnisse auf jeden Fall ein größerer Laden. Aber ich meine, das Thema hat es ja eh demnächst erledigt. Nee, die haben eine Verlängerung gekriegt. Ach so, okay. Ja, ja. Ach scheiße, dann hätte ich mir die böse E-Mail von gestern sparen können. Nick, aber so Sachen wie, weiß nicht, das Underground zum Beispiel oder so, das sind natürlich Läden irgendwie, da haben wir keinen Bock zu spielen, weil, also das, dieser Rattenschwanz, den es halt irgendwie mit sich zieht, irgendwie in größeren Läden zu spielen, ist halt auch... weiß ich nicht, dann ist der Eintritt teurer, dann sind die Getränke teurer, dann hat man irgendwie, ich habe keinen Bock auf einem Konzert, irgendwie, wo wir spielen, irgendwie scheiß Türsteher zu haben, an denen die Leute erstmal vorbei müssen. Mhm. Also das ist halt irgendwie so ein Ding, wo ich mir denke, das kann man sich halt irgendwie getrost sparen. So. Und falls der Türsteher vom Underground zuhören sollte, der mich vor ein paar Monaten da rausgeworfen hat, wir werden nicht bei dir spielen, auch wenn du mich dann nach dem Rauswurf angebettelt hast. Nee, also das sind halt Sachen, das braucht man nicht so. Und wir spielen ja auch recht oft in der Gegend, von daher kann das auch irgendwie jeder sehen, der es will irgendwie. Und es wäre ja auch, ich finde es ein bisschen vermessen irgendwie so. Ja, und seid mal ein bisschen sozialer. Wenn ihr es schon gesehen habt, dann bleibt einfach fern, weil ihr habt es schon gesehen und lasst den Leuten die Möglichkeit, die sie noch nicht gesehen haben. Ja, also ich finde es echt asozial von so Publikum, die dann irgendwie, oh, ich war schon beim 10. Mal, habe ich die Band gesehen. Und ey, hast du doch schon gesehen. Werden auch nicht besser. Nee. Ja, aber ich meine, wir fühlen uns halt auch irgendwie in kleineren Läden wohl, ne? Also das muss man halt auch dazu sagen. Und gerade in einem Umfeld, irgendwie weiß ich nicht, sei es im AZ oder in anderen AZs, in anderen Städten oder einfach in unkommerziellen Läden so, das ist halt einfach... Die Leute können ja auch die Lieder irgendwie auf einer Bandcamp-Seite anhören. Da brauchen sie nicht unbedingt aufs Konzert. Nee, genau, die können sie sich anhören. Und... Schön daheim bleiben. Daheim bleiben. Trotzdem, also wenn sie wollen, trotzdem Geld überweisen. Wie gesagt, wegen dem Eigenheim. Ja. Aber. Ja, Bulrich, was sagst du dazu? Wozu? Du warst jetzt mindestens 5 Minuten schweigsam. Ich habe die letzte halbe Stunde nicht zugehört. Ach so, ja, okay. Ging mir genauso. Ich glaube, die Frage ist ja nicht, das ist ja keine Entscheidung zwischen, okay, wir spielen in kleinen Läden und nehmen in Kauf, dass Leute uns nicht sehen können, oder wir gehen dann halt in größere Läden, damit uns alle sehen können. Also ich glaube schon, dass natürlich gibt es Situationen, wenn man jetzt in sehr kleinen Läden spielt, beispielsweise im Sonic Ballroom oder im Privat, dass es dann ausverkauft ist und dass halt Leute nicht rein können, das ist sicherlich auch schade. Aber ich würde es jetzt nicht so sehen, dass dann die logische Konsequenz ist, in einen größeren Laden zu gehen, wo dann, weiß ich nicht, um beim Beispiel Underground zu bleiben, das Bier irgendwie 2,80 kostet oder so, eine kleine Flasche, und man halt tatsächlich irgendwie an diesen Türsteher Menschen da vorbei muss und dann irgendwie davon ausgehend, okay, das ist jetzt eine ganz tolle Sache, weil jetzt können mehr Leute das sehen. Ich glaube, also das ist eine Logik, die sich mir auch nicht ganz erschließt. Ja, das Underground wird ja jetzt auch bald irgendwann mal abgerissen, ne? Wir arbeiten dran, ja. Ja, weil da kommt dann irgendwas in, irgendwie eine Schule oder irgendwelche Eigenheime. Und in Schulen, okay. Macht er dann auch mit bei der Petition Unterschriften sammeln? Jetzt für den Abriss, oder? Genau. Ja, also wenn ich, würde ich mitmachen. Ich finde, es fehlt noch eine ziemlich große, so eine Mall, Einkaufsmall in Ehrenfeld. Also ich meine, ihr seid ja von der alten, sozusagen von der Shale Sick, ne? Also von der anderen Rheinseite, ne? Mhm. Findet es euch nicht irgendwie, also wenn ich auf der anderen Rheinseite wohnen würde, würdest du mich tierisch ankotzen jedes Mal, wenn ich über diese Scheißbrücke müsste. In dieses scheiß gentrifizierte Köln. Ja. Also ist es nicht vielleicht wichtiger, wenn er mal vielleicht eure Rheinseite mal richtig ordentlich kulturell aufbaut? Ja, das war ja irgendwie, hat ja eigentlich mit dem AZ in Kalk ganz gut geklappt. Irgendwie, da hat die... Ja, das haben wir jetzt, das ist gut. Genau, das hat die SPD halt rübergeholt, ja. Extra. Weil damit ich es nicht mehr so weit habe mit dem Fahrrad. Zusammen mit der Sparkasse. Weil, ja. weil die ganze SPD nämlich hier linksrheinisch wohnt. Ja. Und ja, ich glaube halt rechtsrheinisch geht halt, also da, ich meine, ein bisschen was geht ja so. Und von daher, es ist ja auch ganz gut, irgendwie so ein bisschen Distanz. Also ich sehe das so halt irgendwie, so Beruf und Privat, also, ne, sollte man ja trennen. Und dann ist es auch ganz cool, wenn ein Fluss dazwischen ist, wenn man mal drüben feiern geht und... Ich erlebe das auch. Auch da muss ich die Frage beantworten mit, ich erlebe das gar nicht so. Also, warum wohnst du in Ehrenfeld oder was? Nee, natürlich nicht, aber ich finde, dass das eigentlich auf der Schelsig okay was geht. Also ich finde, dass es da ein paar Läden gibt, wo ich wirklich gerne hingehe. Ja, Limes muss immer um 22 Uhr Lautstärke runterdrehen, ne? Ja, gut, das ist halt bei vielen Kneipen so. Ich weiß gar nicht, ob das linksrheinisch so viel anders ist. Das ist aber beim Limes auch nur wegen den Arschloch-Nachbarn, ne? Also das sind ja dann genau die Leute, die irgendwie nach Mülheim gezogen sind oder generell so dieses in die Stadt ziehen, weil sie in der Stadt wohnen wollen, sich dann aber irgendwie anpissen, weil es halt laut ist. So, ne? Und klar, ja. Das Limes hat da extrem drunter zu leiden. Ja. Wir spielen mal was von eurer Band, von Mülheim Asozial, würde ich mal sagen. Ne? Familie und Beruf, das passt ja jetzt ganz gut. Zwecks Eigenheim-mäßig. Habt ihr da irgendwie einen besonderen Liedwunsch oder was ihr nicht hören wollt? Also, euer absoluter Hit ist ja Bier gegen Bullen und Deutschland. Ne? Wollen wir nicht hören. Wollt ihr wahrscheinlich nicht hören. Ne? Also ich würde ja sagen, weil jetzt im nächsten Jahr wieder Mai ist, 1. Mai, Revolution, würde ich ganz... Ist ein treffender Titel. Mai-Revolution, wo waren das nochmal? Das heißt nur Revolution, ach, ja, weil wenn die kommt, ja auch in jedem Monat stattfinden kann. Ne? Also lasst euch nicht abschrecken. Ja, genau. Auch wenn es ziemlich sicher der 1. Mai sein wird. Ihr müsst ins Mikro reden, sonst höre ich das nicht auf den Kopfhörern. So. Revolution heißt das Lied von der Platte Familie und Beruf von Mülheim Asozial. Das war Mülheim Asozial. Warte, ich spiele jetzt gleich mal den Jingle. Das ist nämlich super wichtig. Das habe ich nämlich versprochen, dass ich immer irgendwie zwischen den Liedern einen Jingle spiele, seit neuestem. Achtung, es kommt jetzt ein Jingle. Hier ist Bermudafunk, dein freies Radio in der Rhein-Neckar-Region. Uns hörst du hier immer Montag bis Freitag von 11 bis 18 und abends ab 20 Uhr. Ansonsten sendet das Campusradio radioaktiv. Rund um die Uhr kannst du den Bermudafunk als Livestream auf bermudafunk.org hören. Dort findest du auch unseren genauen Sendeplan und viele weitere Infos. Bermudafunk. Ja, super Jingle. Ihr könnt übrigens auch mal einen Jingle machen, ne? Für Pogo Radio. Würde ich mal so sagen. Irgendeine Band von euren Nebenprojekten oder die Hauptband oder die Nebenband oder die Spaßprojekte. Ja, ich frage mal den Kollegen von Stahl, holen wir vielleicht dann wieder Bock drauf. Genau. Ja. Er muss nur kurz sein und prägnant. Ja. Ein Jingle. Ja, ein Jingle. Da fällt uns was ein, denke ich, ja. Ja, Text ist schon, da steht schon, ne? Also irgendwas mit Pogo Radio und Bermudafunk und so. Nee, ja, Rhein-Neckar. Rhein-Neckar. Ja, muss auch nicht. Neckar muss schon vorkommen. Ja. Ja. Sehe ich, das ist keine Schwierigkeit eigentlich. Ja. Muss da ins Mikro. Wo ist denn eigentlich Rhein-Neckar? Das ist, Also so, das, was der Rhein ist und der Neckar, ist das so... Genau, da fließen die beide Flüsse zusammen. Also stell dir vor, in Deutschland gibt es zwei große Flüsse, die fließen zusammen und bilden sozusagen ein Dreieck. Und genau an dieser Stelle ist Mannheim. Es folgt ein Jingle. Das ist Geografie mit Mülheim asozial. Genau. Ach, in Mannheim fließen die zusammen. Ja, genau. Ja. Ja, oder nee, da fließt der Neckar in den Rhein. Sagen wir es so. Weil danach heißt er ja Rhein und nicht Rhein-Neckar. Weil sonst würde er ja hier in Köln Rhein-Neckar heißen. Doppelnamen, so wie bei so einer Hochzeit von so Lehrerpaare oder so. Von Gesamtschullehrer-Ehepaaren, bitteschön. Ja. Das sind die schönsten Hochzeiten. Also das spielt am liebsten? Wir wollen das revidieren. Wir sind buchbar für Hochzeiten, ja, von Gesamtschullehrer-Ehepaaren, die mit gleicher Regenkleidung und gleichen Fahrradhelmen zusammen unterwegs sind. Ja, mit Dings wahrscheinlich, ne? Tandem und Kinderanhänger. Also ich weiß nicht, ob man im Rhein-Neckar-Gebiet vor der Ehe auch schon Kinder hat, also hier in Köln nicht. Also. Das ist ein Erzbistum für alle Hörer, die nicht direkt aus Köln, sondern aus der weitläufigen Rhein-Neckar-Region stammen. Köln ist ein Erzbistum und Kinder entstehen hier tatsächlich nach der Ehe. Habt ihr gewusst, dass es in Gegenden, wo viele Störche sind, auch viele Kinder auf die Welt kommen? Das ist ja auch logisch. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Ja, das ist wissenschaftlich bewiesen, ja. Da gibt es diverse Studien von. Ich habe neulich einen im Wachturm sogar noch gelesen. Das hat aber was damit zu tun, was die meisten Leute, also ich habe das als Kind auch noch beigebracht gekriegt, die meisten haben das vergessen, dass Störche ja auch nicht beteiligt an der Empfängnis, aber immerhin bei der Übergabe des Neugeborenen. Aber auch nicht an der Verhütung, ne? Maßgeblich, wenn du mich mal ausreden könntest, maßgeblich beteiligt sind. Ja. Ja. Entschuldigung. Das ist wie so eine Talkrunde. Du bist gerade so Sarah Wagenknecht, die immer unterbrochen wird. Und ich bin da Markus Lanz, oder genau. Was? Danke. Ihr zahlt den Rüdi mit euren Rundfunkgebühren. Ja, scheiße, jetzt fallen mal so Markus Lanz-Sprüche nicht ein. Ja, das macht nichts. Hat er Sprüche? Ja. Da gibt es so Bullshit-Bingo mit Markus Lanz. Okay. Muss man immer Schnaps trinken, wenn er irgendwie wieder sowas gesagt hat wie... von seinen Antarktisreisen oder sowas. Okay, das wusste ich nicht. Naja, egal. Wir machen musikalisch weiter, würde ich mal behaupten. Ihr habt Panzerband mitgebracht. Ja, haben wir, also quasi, wir haben ein Lied von Panzerband mitgebracht. Panzerband aus Flensburg sind ganz liebe Freunde von uns und der Sänger ist der Beppi, der seit Jahren das Human Parasite Fanzine macht. Oh. Der war doch auch, der hat doch lange Zeit in Köln gewohnt, ne? Der hat früher mal in Köln gewohnt, ja. Genau. Ich glaube sogar in Mülheim. Und Mönchengladbach, glaube ich, war der doch auch beheimatet. Ne? Genau. Der hat schon überall gewohnt. Der ist auf Trebe, der Junge. Der macht auch Konzerte, ne? Da ist oben. Was macht der? Der macht auch Konzerte in Flensburg. Genau, in der Senffabrik. Ja. Und just jetzt, übernächstes Wochenende, habe ich das Vergnügen, auf seinem Geburtstagsfestival Gast zu sein. Da spielen dann auch Notgemeinschaft Peter Pan, die wir vielleicht später auch nochmal hören werden. Mhm. Genau, auf jeden Fall hat der Beppi jetzt irgendwie seit ein paar Jahren oder seit zwei Jahren Panzerband ins Leben gerufen und knaller Deutschpunk mit guten Texten und netten Leuten mit viel Pfeffi dabei. Ja, Messehallen-Kellnerin. Kehrerin. Kehrerin, ja. Messehallen-Kehrerin. Ja, Panzerband. Ja, geile Band. Wenn die euch über den Weg laufen, ja. Ja, der Beppi ist aber auch so ein Typ, der so gern Kassetten und sowas noch rausbringt, ne? Das ist ein bisschen so althergebracht. Ja, der hat ja noch ein Kassettenlabel auch noch. Ich glaube, heißt das nicht sogar Human-Parasit-Kassetten? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Ja. Aber Kassetten sind ja auch wieder im Trend, ne? Ja, ja. Ja, mit Technik hat das nie so gehabt, ne? Der hat mich mal interviewt irgendwie vor vielen, vielen Jahren, vor 10 Jahren vielleicht. Und da hat er irgendwie kein Aufnahmegerät dabei gehabt. Er wollte mich interviewen fürs Plastic Bomb. Okay. Wo er mitgeschrieben hat. Oder hat er es behalten, was du gesagt hast? Dann habe ich ihm das dann aufgenommen, weil ich natürlich ein Aufnahmegerät dabei gehabt habe. Ja. Aber dann irgendwie hatte dann... Oh, Radio, seit 14 Jahren technikaffin. Ja. Wir hauen hier einen Jingle nach dem anderen raus. Das fällt dir auf. Ja. Ja, ich schneide es dann alles irgendwie zusammen und dann passt es schon irgendwie. So, es kommen keine Fragen aus ja, dieser Online-Redaktion. Was ich hier genital fragt nach, ob ihr ein neues Album am Start habt irgendwie. Habt ihr da irgendwie was vorbereitet? Habt ihr irgendwie neue Lieder oder ruht ihr jetzt euch einfach auf euren Lorbeeren aus? Wir ruhen uns auf unseren Lorbeeren aus. Wir haben tatsächlich kein neues Album in Planung. Also wir würden das schon machen, aber wir haben keine neuen Lieder. Wir haben seit ein Jahr oder so nicht mehr wirklich ernsthaft geprobt. Ja, das Problem ist, dass wir nicht proben. Meistens ist das erste Konzert, was wir spielen von der jeweiligen Konzertreihe, halt unsere Probe. Ja. Die Leute haben dann auch die Arschkarte, also ich würde nicht unbedingt auf unser erstes Konzert kommen. Wir haben jetzt bei der letzten Tour allerdings auch bewiesen, dass die anderen Konzerte musikalisch auch ziemlich unterirdisch sein können. Und da wir nicht proben, machen wir auch keine neuen Lieder. Da haben wir aber nochmal drüber gesprochen und uns eigentlich auch überlegt, mal wieder zu proben, neue Lieder zu machen. Da gibt es vielleicht auch mal ein neues Album. Vielleicht kommt auch demnächst Mülheim Asoziales Wunderbare Welt der Tiere raus. Wir hatten nämlich mal überlegt, ein Album nur über Tiere zu machen. Mal gucken, was daraus wird. Ja, und die andere Überlegung, die jetzt auf der Tour aufkam, war, dass wir eigentlich erstmal das Album jetzt ausverkaufen lassen werden, dann warten, bis das so rar ist, dass es total teuer verkauft wird, dann unsere Exemplare, die wir zurückbehalten haben, verkaufen und von der Kohle dann wieder ein neues Album aufzulegen. Ah ja, bei eBay dann irgendwie, ne? So. Ja, eBay, Discogs, der ganze Scheiß. Ja, ja, cool. Man kennt das. Ich finde, das kann Twisted Chords bezahlen und wir behalten die Kohle einfach von den Alben. Ah, ist ja bei Twisted Chords draußen, oder was? Ja, der Tobi sitzt in seinem goldenen Türmchen, zählt ja. Die Mühle im Asozial Millionen und wir arbeiten weiter im Bergwerk. So sieht die Realität nämlich aus, wenn man mal bei so einem Plattenlabel noch nicht mal unterschrieben hat. Ein Knebelfesselvertrag mündlich abgeschlossen hat. Ist ganz schnell Ende. Ja, wir sind, also Tobi hat halt gefragt, ob er das Album nachpressen kann, was wir rausgebracht haben. Und dann haben wir gesagt, ja, Marit halt, ne? Ja, der hängt ja in der Karlsruher Mafia-Szene drin, ne? Müsst ihr aufpassen. Ja, das haben wir schon ein bisschen gemerkt, aber die Karlsruher Mafia-Szene ist ja ungefähr so, weiß nicht, so gefährlich wie in so einem Ameisenhaufen. Und es war dann relativ schnell klar, dass er da einfach, also ich sag mal, wenn er halt mit den Großen spielen will. Und jetzt. Schabos wissen, wer der Babu ist, ne? Genau. Würdest du mir einen Gefallen? Darf ich mir was wünschen? Ja, natürlich. Kannst du nochmal so einen Jingle abspielen? Was für ein Jingle? Den von eben. Den Bermuda-Funk Jingle, den spiele ich nur einmal ab. Einmal? Nee. Ich dachte also, immer wieder zwischen den Liedern. Nee, Quatsch, ich heiße doch nicht Hellfire Radio. Ja, da hatte ich das nämlich dran gedacht. Ja, nee. Nee, so. Aber hier kann man zumindest sitzen, ne? Da muss man ja, nicht so stehen. Genau. Ja, stimmt. Und man kann rauchen. Und kiffen. Ja, stimmt. Und es gibt Bier hier. Wir haben jetzt extra eigenes mitgebracht. Ja. Wir sind es von Hellfire Radio so gewöhnt, ja, dass man da kein Bier bekommt. Deswegen mussten wir es immer selber, diese ewigen Stufen da hochschleppen. Ist ja das zweithöchste Punkrock-Radio in Köln. Ja, nee, die sind jetzt im Keller. Habe ich jetzt gehört. Ja, im Keller. Ach, total irgendwie neben da, was ja. Ich neben, okay. Da wo der Hausmeister wohnt, ne? Okay, das ja. Ist schon was her. Wir waren zweimal da, glaube ich, und das beide Male schon was her. Da waren die noch oben. Genau, da haben wir auch beide Male halt Sachen mitgenommen. Ne? Ja, wir haben viele Sachen mitgenommen. Ja. Ich habe die Sendung gehört, wo er da war, ne? Und ich habe mich schon ein bisschen irgendwie, es hat mir schon ein bisschen wehgetan. Weil da lief ewig lang Musik und dann kamen immer so komische so Fragen. Also was ist Punk oder sowas, ne? Ja, oder was? Fragen kann ich auch nicht ab in Interviews. Nee, schlimm. Okay. wurde da gefragt, was Punk ist? Nee, keine Ahnung. Das auf jeden Fall war das irgendwie so. Also man hätte den Redebeitrag hätte man auf 10 Minuten von diesen gefühlten 2 Stunden zusammenschneiden können. Ja, wir waren auch bitter enttäuscht. Aber die hatten Jingles und die kamen immer. Immer, zwischendrin. Ja. Das ist so bei professionellen Radios, die müssen immer ständig Jingles laufen lassen, weil sie sich nämlich einbilden, dass dann bei Umfragen dann die Leute sich daran erinnern können, was sie gehört haben. Und das ist wichtig für Radios, die von Werbung leben. Aber jetzt ist es ja so, dass dieses Campusradio gar nicht davon lebt, von Werbung. Aber sie haben sich das Konzept abgeguckt von diesen Radios, die davon leben. Und das ist fragwürdig. Habe ich denen aber schon oft erzählt. Aber sie hören ja nicht auf mich. Also wir haben eine Umfrage gestartet und als wir bei Campus Radio waren, haben uns irgendwie circa 5 Leute zugehört live. Ja, ich war dabei. Und genau, hätten wir dich gekannt, hätten wir dich gegrüßt. Du bist die Dunkelziffer, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Die ist ja bekannt. Aber wir fühlen uns hier sichtlich wohl beim Pogo Radio in Köln im 23. Stock. Ja, beim Pogo Radio Jingle bei Mülheim Asozial. Sollen wir mal ein Lied machen hier? Was wollt ihr denn hören? Ich möchte gerne den Jingle hören, bitte. Nee, ach. Jingle, vergiss es. Ich würde gerne, ich hätte gerne von Finisterre das Broken Thoughts. Finisterre? Genau. Mach mal. Warte, ich lese nochmal die Fragen vor. Hier schreibt dir jemand was im Chat. Mit wem muss man schlafen, um eine signierte EP zu bekommen? EP ist vorhanden, fehlt nur noch das Gekritzel. Ja, wahrscheinlich der Beischlaf fehlt wahrscheinlich auch noch. Ich glaube, wir lassen uns da wen einfallen. Aber ich frage ist halt jetzt, was ist signiert? Weil eigentlich heißt das signiert. Aber er meint wahrscheinlich unterschrieben. Ja. Das kommt von Sigi. Ich glaube, Wolfgang Bosbach wird sich bereit erklären, das genau. zu machen. Genau. Man muss uns den Beweis erbringen, dass man den Beischlaf mit Wolfgang Bosbach durchgeführt hat. Im Idealfall auch mit Storch. Und dann signieren wir den Scheiß. Ja, einer fehlt ja in eurer Truppe, ne? Das wäre ja eigentlich zu viert. Der wird sich aber auch nicht dazu bereit erklären, Beischlaf mit irgendwem auszuüben. Nee, glaube ich nicht. Hat auch wenig mit Punkrock zu tun, ne? So die ganze sexuelle Geschichte. Deshalb verstehe ich nie, wie man immer so einen Vorwurf machen kann, dass Punkrocker irgendwie sexistisch sein könnten, weil die halten sich ja komplett raus. Nee, Punkrocker sind asexuell. Ja, total. Also bei uns zumindest. Bei euch, ja. Ja. Obwohl deine Perlenkette, die hat mich schon ein bisschen so angekickt, ne? Angetriggert. Ja, ich dachte mir, dieses ständige hier so Ketten um den Hals und so und ja. So ein bisschen Bling-Bling ist ja. Passt, ne? Ja, passt zu dir. Ich habe mit dem Sexting irgendwann ganz aufgehört, weil ich keinen Bock habe, danach immer Platten zu signieren. Das macht auf Dauer einfach keinen Spaß. So, also, wann kommt mal wieder ein Feinripp-Gitarren-Solo? Ist auch noch eine Frage. Also ich persönlich wusste nicht, dass es welche gibt, aber sag mal. Ja, wenn er es kann, natürlich. Und das kann natürlich dauern. Ja. Dafür müsste der Feinripp erstmal Gitarre lernen. Das ist teuer. Ja. Und jetzt da irgendwie Gitarren-Solo und Punkrock ist ja... Das sind ja Welten, die das trennt. Also wir sind ja nicht mehr, wir sind ja leider nicht mehr in den 90ern, wo gute Metal-Soli noch auf dem Punk-Album gehört haben. Nee, also ich will es nicht, ich kann es nicht. Wenn ich es könnte, würde ich es vielleicht machen. Aber wenn es nicht gegen meinen Willen. Es gibt eins bei Bundesgartenschau, ja. Das ist schon kein Soli mehr, das ist schon richtiges Gefrickel. Das ist eigentlich Mathematik und keine Musik mehr. Das ist schon richtig, richtig hart. Na, spielen wir mal Finisterre. Tja. Ein Wunsch von Wiener mit Broken Thoughts. We'll be right back. Es geht weiter. Der Wiener erzählt gerade eine brandheiße Story aus seinem Intimleben. Nee, ich höre gerade nur vom Rüdi, dass es Radiostationen schwierig haben mit Anrufern und Anruferinnen. Das, damit habe ich persönlich nicht gerechnet, weil ich ganz gerne mal im Radio anrufe und auch einfach mal meine Meinung sage. Ja, jetzt, deshalb bin ich jetzt hier. Jetzt kannst du deine Meinung sagen. Ne? Genau. Und ich habe letztes Mal fast einen Unfall auf der Autobahn verursacht, weil ich sofort nachdem im WDR 2 irgendwie die Meinung von Bürgern gefragt worden ist, angerufen habe und dann leider das Arschloch nicht vor mir gesehen, was gebremst hat. Ich habe dann aufgelegt, bin angehupt und rechts überholt. Und was für eine Meinung wollten Sie von dir wissen? Oder was für eine Meinung wollte ich? Nee, das war egal. Also ich wollte halt so zu gesamtgesellschaftlichen Themen einfach mal meine Meinung äußern. Aber das ging dann nicht wegen dem Typen vor mir. So, jetzt hast du hier die Möglichkeit dazu. Ja, es fällt mir jetzt spontan auch nicht mehr ein, was das für ein Thema war. Ja. Was war das? Bundesgartenschau, glaube ich. Bundesgartenschau. Ja. Und? Super Sache. Ja. Sollte man hingehen, unterstützenswerte Veranstaltungen. Die Blumen produzieren wichtiges CO2. Und wir sind Kaiserslautern dieses Jahr. Alle hin. Just zu dem Thema Bundesgartenschau fällt mir ein, wir haben ja auf unserer neuen Single, die wir mit der großartigen Cocktailbar Stammheim aufgenommen haben. Es folgt eine Werbung. Ja, erzähl. Mit der wunderbaren Cocktailbar Stammheim aus Düsseldorf aufgenommen haben, die auf vier wunderbaren kleinen Labels rausgekommen ist, deren Namen ich vergessen habe. Ein Song namens Bundesgartenschau. Bundesgartenschau. Den wir jetzt leider nicht hören können. Das ist ziemlich schade und ich glaube, wir gehen jetzt. Weil du ihn nicht mitgebracht hast. Ja, Rüdi, ich bin davon ausgegangen, dass das eine gut sortierte Punkrock-Radiosendung alle aktuellen Mühlheim Asozial-Songs im Repertoire hat. Aber ihr hat. Könnt das Lied auf der Bandcamp-Seite hören, ne? Genau, auf der Bandcamp-Seite kann jeder. Da habe ich das nämlich heute Mittag schon gehört. Ja, es haben 47 Leute heute schon angehört. Ich kontrolliere das täglich. Ja. Und auf der Seite könnt ihr euch alle unsere musikalischen Ergüsse kostenlos downloaden. Und sei vorweg gesagt, es lohnt sich nicht. Ja, und noch ein heißer Tipp von mir. Wenn da steht Pay Your Price oder sowas, ne, kann man auch 0 reinschreiben. Da kann man es auch so runterladen. Das heißt von 100. Ja, genau, man muss 100 eingeben, sonst geht das nicht. Nee, genau, man kann da tatsächlich, das war anders für uns nicht einstellbar, man sollte auch, das rufen wir jetzt hier im Radio auch noch öffentlich auf, man sollte da auch 0 eingeben, denn es ist ja so gedacht, dass man sich das da alles umsonst holen kann. Das heißt, alle Leute, die sagen, ich bezahle auch keinen Cent an die Idioten, die haben natürlich völlig recht, die sollen sich das bitte. Nee, ich weiß auch gar nicht, wie das funktionieren soll. Danach kommt wahrscheinlich dann so eine Paywall irgendwie, da muss man dann irgendwie seine Kontonummer eingeben oder was oder ich mit Geheimzahl und PIN und TAN. Nie runtergeladen, weil. Nee, es geht genau über PayPal kann man zahlen und es gibt tatsächlich auch voll viele Leute, die irgendwie Kohle zahlen, also irgendwie auch als Spende irgendwie und denken irgendwie. genau. Ja, ich die unsere Eigenheim finanzieren wollen, ja, ich einfach nochmal großen Dank aussprechen wollte. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch bei den Flatter-Leuten. Kennst du Flatter? Flatter? Ja, da habe ich letzten Monat 8 Cent verdient über Flatter. Oh. An Spenden. Ja, nee, das sagt mir jetzt nichts, aber deswegen habe ich dir noch nie was gespendet. Ja. Nee, Dank an Flatter auf jeden Fall dafür. Ja. Aber nee, es ist tatsächlich so gedacht, dass man sich die Sachen umsonst runterladen kann, da von uns. Und da ist eigentlich auch, glaube ich, alles drauf. Irgendwann fehlte mal was, dann gab es einen Mini-Shitstorm, jetzt dürfte alles drauf sein. Und man kann das, wie gesagt, man kann das da umsonst runterladen, das sollte man auch tun. Und da ist auch Bundesgartenschau mit drauf. Außerdem haben wir eine Lotterie. Was man sich nicht umsonst runterladen kann. Na, ich gehe da mal hin, auf die Seite. Ne? Ja, das interessiert doch jetzt keinen, wo wir hin müssen. Ich gebe jetzt mal Band. Warte mal. Ich wollte noch ein bisschen was über die schöne Aussicht hier erzählen. Ja, mach den. Man kann alles umsonst runterladen, das muss auch keiner jetzt hier gegenkontrollieren, der in seinem, an seinem Asozial, Apple sitzt. Bandcamp. So, jetzt gehen wir mal auf die Seite hier. Fress Scheiße heißt die Platte, ne? Mit Cocktail Bar Stammheim. Willkommen bei Klugscheißer Radio. Ah ja, Buy Now. 0 Euro. Gehe ich jetzt mal ein. Download. Achtung. Achtung, ja, es dauert. Funktioniert. Ja, jetzt kannst du mal was über die schöne Aussicht erzählen. So, es funktioniert. Ja. Es dauert. Genau. Also, ich finde das eigentlich viel interessanter hier die Aussicht als hier dieses ganze dumme Gelaber um Punkrock und so. Interessiert auch keinen, so interessante Minderheiten. Genau, wir sind nämlich tatsächlich im 27. Stock. Das ist der absolute Wahnsinn. Man sieht ja die schönen Industrieanlagen, Bayer, Ford-Werke, sogar die Henkel-Werke in Düsseldorf kann man sehen. Die sind jetzt auch schön beleuchtet, sehe ich gerade. Aha. Und, die Sophienhöhe, das ist eine ganz schöne Abraumhalde. Da haben die sich von dem Braunkohlebergbau viel Mühe gegeben. Also die haben das seit Jahren, haben die da dran gearbeitet und schütten da mühevoll auf. Und auch die Kühltürme kann man sehen. Man kann Mülheim sehen, ganz schön auch. Die Skyline von Mülheim. Der hell erleuchtete Wiener Platz strahlt uns in die Augen. Wie gesagt, das Bayerwerk erwähne ich auch nochmal sehr gerne, auch wenn ich das schon mal erzählt habe, dass es einfach so schön ist. Ja. Ah, jetzt habe ich gedacht, ich hätte bloß ein Lied runtergeladen. Jetzt habe ich die ganze Platte irgendwie runtergeladen. Das ist ja nicht schlecht. Du musst ins Mikro reden, wenn der sagt, es braucht. Das ist nicht schlimm. Du kriegst Post von einem Herrn Josterkamp, das ist unser Anwalt. Ja. Das wird, ich denke mal, weiß nicht, 1-2 Wochen hast du Post von dem und die erste Abmahnung bei uns liegt, glaube ich, Christoph. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ich glaube, 230 waren das, ne? Für die Erstabmahnung. Ja, wir haben das ein bisschen runtergesetzt. Waren vorher 1500, jetzt haben wir gesagt. 230, wir sind jetzt auch keine Unmenschen, deswegen 230, ja, so denke ich, ist angemessen. Ja. Ja, dann würde ich sagen, jetzt nochmal den Jingle. Ja. Und dann gehen wir in die Werbung. Genau. Doch einmal wird der Tag kommen, an dem die Bundesgartenschau wieder eine Gesamtschau für alle deutschen Gärtner und Gartenliebhaber sein wird. Yeah. Ja. Ja, das nochmal an die Hater von eben, die hier diese E-Mail in die Sendung reingeschrieben haben. So viel zu dem Thema. Ne? Feinripp kann nämlich abwechselnd singen und spitzenmäßige Gitarrensoli spielen. Ja, apropos Hater, wie sieht es eigentlich aus, wenn jetzt so richtige Punks, also nicht so Wohnzimmertypen wie ich, wenn die euch jetzt sehen, spucken die euch an, weil ihr keine Hunde habt oder so? Nee, die finden das geil, weil die denken, wir wären wirklich arbeitslos und würden das so leben, aber... Also meistens sagen wir denen, die sollen gehen. Und ja, aber die haben ja auch, die riechen das ja mehr oder weniger, dass ihr nicht riecht. Ja, das ist okay, aber eigentlich bisher sind wir akzeptiert worden. Ja? Ja, muss ich sagen. Habt ihr nochmal Glück gehabt. Zum Glück also, hören die kein Pogo-Radio. Ja genau, das ist ja auch das Ding, weswegen wir darüber jetzt ablästern können, weil sonst würden wir uns das ja nicht trauen. Ja. Also eigentlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich darüber offen reden kann und jetzt ist auch das ist Punkrock. Ja, könnt euch hier ruhig ein bisschen outen, ne? Nee, das ist, ich glaube, der eine oder andere mag vor dem Konzert bestimmt mal denken, was sind das denn für Ottos? Und dann später denkt er, oh, das ist Mülheim asozial, aber dann fallen so Parallelen auf zu Butte Live Konzerten früher, wo man auch gedacht hat, was sind das denn für Ottos? Und dann so, oh, das sind Butte Live. Wie wichtig ist in euch die Optik eigentlich so? Also so Klamotten und sowas. So bühnentechnisch. Ich hab gern welche an, also gerade im Winter. Ja. Es seid ja schon ein bisschen, gibt ja schon ein bisschen auf den Style, gibt ja schon ein bisschen Acht, ne? Muss ich jetzt mal sagen, als Styling-Papst. Ja. Ihr seid ja immer gut angezogen. Also nur, weil ich mir die Klamotten eigentlich vorher von ausgewählten Designern in Düsseldorf designen lasse, heißt das, finde ich, kann man jetzt auch nicht davon sprechen, dass ich jetzt irgendwie übermäßig da Wert drauf lege oder so. Wir dachten also, wir schießen damit jetzt den Storch ab mit unseren Klamotten. Wenn ich einmal ein Thema gefunden habe wie Storch, dann ziehe ich das durch. Ne? Aber ich meine, so gut angezogen, es gibt ja da Statistiken und empirische Untersuchungen und alles. Und habt ihr gemacht? Nee, machen Universitäten natürlich. Ja, ja, ja. Und wir sind bei weitem nicht so gut angezogen wie Kotzreiz aus Berlin, habe ich jetzt mehrfach gelesen. Ja. Ich kenne jetzt Kotzreiz aus Berlin nicht, aber die scheinen gut gekleidet zu sein. Aber? Ja, ja, ja. Nö, ja. Stimmt. Nee, wir haben tatsächlich coole Klamotten, finde ich. Ich finde, wir sehen eigentlich immer sehr cool auf der Bühne. Manchmal schimmeln die halt. Das ist ein bisschen, wir haben so eine Ikea-Tüte, das sind diese Plastiktüten, diese blauen. Und da kommen die halt alle rein und dann kommen die in den Keller. Und es ist jetzt leider neulich passiert, da wollten wir uns ankleiden und hatte irgendjemand Schimmel in unsere Tasche getan. Ja, kann ich euch einen kleinen Tipp geben? Macht mit so einer Nagelklipse, macht einfach so kleine Löcher rein, dann kann das Ganze ein bisschen mehr atmen. Das ist meine Tüte, da kommen keine Löcher rein. Das ist, um das hier schon mal klarzustellen, ne? Das habe ich ungefähr 3 Euro für bezahlt. Ist okay, Christoph, ist bullrig. Ja, das sind ja meine Sachen, die dann wieder kaputt gemacht werden. Ja, das klappt ja gut mit euren Künstlernamen, merke ich gerade. Ja, die sind noch nicht so wirklich drin. Ach so. Ja, wir spielen jetzt ein Lied von Cocktail Stammheim, eine Band aus der Modestadt Düsseldorf. Cocktail Bar Stammheim. Cocktail, was habe ich gesagt? Cocktail Stammheim hast du gesagt. Du Cocktail hast das Bar vergessen. Ja. Oh, Entschuldigung. Oder mit Absicht. Ja, nee. Genau, mit Cocktail Bar Stammheim waren wir jetzt gerade auf Tour in Süddeutschland, in der Schweiz und das war... Wunderbar. Ihr wart in der Schweiz. Habt ihr da gespielt? Wir haben in Schweiz, Luzern. In Luzern. Ja. Und in Zürich. Zürich. Zürich. Zürich. Und dann in Österreich noch in Salzburg. Und es war echt cool. Fragt man sich manchmal so, warum man eigentlich hier in so einer Scheißstadt wohnt. Ja. Weil es gibt auch ganz nette Orte. Ja, da gibt es ja auch einen Rhein in der Schweiz. Ja, genau. Das, und da, wo die reinkacken, das trinken wir dann, ne? Das muss ich auch mal überlegen. Ein Rhein mag es geben, aber ohne Neckar kann ich persönlich nicht leben. Ah, das war jetzt wieder so ein Jingle, ne? Ja, es war auf jeden Fall total schön. Cocktail Bar Stammheim sind meines Erachtens haben die in den letzten 3 Jahren eins der besten Alben rausgebracht. Und das nächste kommt jetzt irgendwie, wird dieses Jahr aufgenommen und sollte man sich auf jeden Fall zu Gemüte führen. Ja. Cocktailbar Stammheim, Jagd der deutschen Einheit. Heißt das so, ja? Ja. Ja, Grüße an die Hellfire-Redaktion hier an dieser Stelle. Seht ihr mal, wie man es richtig macht. Die Band ist ja schwer begeistert. Und ich hoffe, ich habe das Traumata, das sie von der letzten Hellfire-Radio-Sendung, wo sie eingeladen worden sind, sozusagen ausgelöscht. Ich weiß nicht, wie du drauf kommst. Wir waren super da. Ja. Also ich will mich jetzt hier in euren, ich weiß nicht, wie das bei euch beiden ist, ich möchte mich in diesen Radio-Privatkrieg nicht reinziehen lassen. Ne? Ich habe mir bei Hellfire ja auch schon gewünscht, dass die den Jingle nochmal spielen und die haben das gemacht. Mm-hmm. Ja. Die haben das gemacht. Ja. Am Ende können wir den nochmal machen. Ja, genau. Nach der 61. Minute wahrscheinlich spiele ich ihn nochmal. Ich wollte auch kurz sagen, das Bayer-Kreuz ist auch beleuchtet. Das sieht man jetzt auch gut. Wo? Man kann Bayer lesen und ehrlich? Auch fühlen. Das ist so eine geile Firma. Du hast so saugute Augen. Ich bin total neidisch. Ich brauche zwei Brillen. Eine für hier, für nah und dann eine für fern. Ich komme noch nicht drüber weg hier über diese Aussicht. Das ist einfach traumhaft. Eigentlich bin ich auch nur mitgekommen, weil ich einmal ins Herkules-Hochhaus wollte. Weil ich kenne das schon seit... Das stimmt sogar. Ich wohne seit 32 Jahren hier und wollte einmal ins Herkules-Hochhaus und jetzt einfach dieser Traum ist in Erfüllung gegangen. Das ist halt echter Pussy-Magnet, ne? Wollte ich gar kein Interview geben und ich gehe jetzt, bin jetzt auch weg. Ja, ich würde auch mal sagen... Vorher gucke ich noch so ein bisschen aus dem Fenster. Ja, wir hören langsam auf mit der Sendung, ne? Das hat keinen Wert mehr hier. Nee, ich meine, wir können ja über die Sachen draußen reden, das geht ja auch. Ja. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Genau. So. Also. Ich glaube übrigens, das ist doch das Bayerwerk Dormagen und nicht die Henkelwerke, die in Düsseldorf, die man da sieht, obwohl die kleinen Schornsteine da ganz weit hinten, das könnte dann doch Henkel sein. Die Brittstifte machen. Ja, genau, es gab noch einen Schornstein, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Mhm. Ich glaube, das haben die mittlerweile geändert, aber der war außen mit so einem geilen Brittstift verkleidet. Das fand ich auch mal sehr schön, wenn man da, konnte man von der Autobahn aus sehen. Ein bisschen Industrieromantik. Mhm. Ja. So, habt ihr noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Wann löst ihr euch auf? Eigentlich. ich meine, ihr spielt in so vielen anderen Bands noch mit. Irgendwann werden doch die Leute dann sagen, die nicht bei Mülheim Asozial spielen, werden auch sagen, hey, wann seid ihr dann richtig bei denen dabei? Man merkt, dass dir bei so viel geballter Blödheit, die dir gegenüber sitzt, die Fragen ausgehen. Ne? Ja. Jetzt kommen doch noch die Standardfragen. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, wann wir uns auflösen. Haben wir noch nicht drüber gesprochen. Nächstes Jahr? Irgendwann? Können wir eigentlich mal machen. Aber wie gesagt, das war ich würde das nochmal mit den Problemen, mit den Eigenheimen vielleicht nochmal besprechen. Dann. Genau, wir brauchen Kohle. Mhm. Und aber ich tatsächlich kann ich jetzt in den letzten paar Minuten nochmal kurz Werbung raushauen, weil wenn es um Kohle geht, das AZ Köln braucht Kohle, um das neue Haus an der Luxemburger Straße zu renovieren. Auf der AZ Köln. Das sieht doch super aus. Naja, die ist halt scheiße von innen so, ne? Weil das stand ja recht lange leer, weil die Stadt dachte, ja, ist halt auch mal ein, kann man immer leer stehen lassen. Muss schon eine Menge gemacht werden und dafür muss Kohle ran. Was muss aber gemacht werden? Da sind zum Beispiel keine sanitären Einrichtungen drin, so, die sind halt irgendwie alle rausgekloppt worden. Ja, ich war doch immer auf dem Klo. Nein, in dem neuen Haus. Was jetzt, es wird ja, es war ja so eine Doppelhauslösung. Ach, du meinst jetzt das Haus, das jetzt wo ich noch gar nicht war? Also wo sie dann einziehen werden? Genau, das AZ zieht jetzt irgendwie vom Eifelwall 500 Meter weiter an die Luxemburger Straße. Ach so. Und mit den Sanierungsarbeiten irgendwie wird jetzt irgendwie demnächst auch begonnen. Und das kostet halt noch eine Menge Kohle. Und wenn jemand Bock hat, irgendwie dann Fünfer abzudrücken, so findet man auf der AZ-Homepage irgendwie die Kontaktdaten, damit es auch weiterhin ein total tolles AZ in Köln gibt. Oder wenn einer gut Fliesen legen kann, ne, dann kann er sich da melden. Ja, Fliesen sind immer wichtig. Mhm. Ich würde mal sagen, das war hier wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 16.04. war, ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast waren hier Mülheim Asozial, der Bullrich, Wiener und der Feinripp. Der andere war auf dem Konzert im AZ. Ja. Und wir hören jetzt noch ein schönes Lied an von der Band. Weil jetzt nämlich bald Ostern ist, hören wir jetzt von dem Präsidenten das Lied Osterhase. Tschüss, macht's gut, auf Wiederhören. Hey Osterhase, was machst du in der Frühe? Du legst doch keine Eier, denn das macht die Henne, das weiß ich doch genau. Hey Osterhase, du kannst mich nicht verarschen, die Eier legen die Henne, was machst du dann so früh? Hey!